Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 78. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Mein heutiger Sendungsgast ist Paul Hertel, womit eigentlich auch schon alles gesagt wäre, ausgenommen vielleicht, dass geneigte Hörer und Hörerinnen Mittwoch, den 14.03.2012 ab 19.30 Uhr angelegentlich einer Personale in der Musiksammlung der Nationalbibliothek Wien 1, Palais Mollard, Herrengasse 9, Kompositionen dieses Meisters fast aller Ton- und sonstiger Klangkünste lauschen können, sofern sie dieser Information noch rechtzeitig und in geeigneter geografischer Position habhaft werden. Wer diese, meine Worte, zu früh hört, kann auch noch ab 28. Februar bis zu viermal sein Kindermusical Rabauz im Wiener Reigen miterleben. Wer zu spät dran ist, findet im Internet Trost und Rat. Suchmaschine anwerfen, Paul Hertel eingeben und los geht's. Rossini, Weber und Schubert. Seinen vollen Ausdruck hat der romantische Geist natürlich nur in der Musik gefunden. Sie allein war imstande, seinen Willen zur Irrationalität Gestalt werden zu lassen. Bei zahlreichen Opern ist schon die Stoffwahl bezeichnend. Sie haben geheimnisvolle Naturwesen, unterirdische Seelen gleichsam zu Helden. Marschner komponierte den Vampir und Hans Heiling. Konradin Kreutzer eine Melusina, Meyerbeer Robert den Teufel, Lortzing, dessen Talent allerdings mehr auf dem Gebiet der komischen Oper lag, eine Undine. Viele Lieder sind denselben Weg gegangen wie die Gedichte Eichendorffs. Aus Opernstücken wurden sie zu Volksgesängen, zum Beispiel »Ein Schütz bin ich« aus Kreutzers »Nachtlage von Granada«, »Du stolzes England, freue dich« aus Marschners »Templer und Jüdin«, »O selig ein Kind noch zu sein« aus Lortzings »Zar und Zimmermann«. Eine ungeheure Popularität erlangten Webers »Du Schwert an meiner Linken« und »Das ist Lützows wilde, verwegene Jagd«, Schuberts »Heideröslein« und »Das Wandern« und Hans-Georg Nägelis »Freut euch des Lebens«. Und Friedrich Silcher hat überhaupt nur derartige Lieder komponiert, die in jedermanns Munde leben, während der Urheber längst vergessen ist. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, Entchen von Tharau, morgen muss ich fort von hier, ich hatte einen Kameraden. Als den Initiator der romantischen Musik pflegt man Rossini zu bezeichnen, obgleich er eigentlich mit seiner ersten Schaffensperiode noch zum Rokoko gehört und mit seiner zweiten zur französischen Romantik. Die Uraufführung seines Barbiere, die Sevilla, wurde 1816 in Rom ausgepfiffen. Nach der Vorstellung eilten Freunde in seine Wohnung. Er schlief aber bereits, entweder weil er in seiner geistigen Souveränität sich aus dem Fiasko nichts machte oder weil er von dem schließlichen Erfolg seines Werkes zu sehr überzeugt war. In der Tat wurde er schon am nächsten Abend durch einen schrecklichen Lärm geweckt. Es waren hunderte von Menschen, die ihm eine rauschende Ovation darbrachten. Nicht zufällig war Rossini einer der größten Köche, die je gelebt haben. Auch in seiner Musik ist er der feinschmeckerischste, gaumenschmeichelndste, gastlichste Mischkünstler, der sich denken lässt. In sie, die in ihrer Zartheit und Fülle, Grazie und Beschwingtheit in die Nähe Mozarts gelangt, trug er auch die liebenswürdige Gauloiserie und Selbstironie, die ihn im Leben auszeichnete. Der vortreffliche Kulturhistoriker Riel sagt allerdings nicht mit Unrecht, sie habe bloß aus Schlummerliedern zum Schlafen und Träumen bestanden. Aber im Tell bewies er, dass er noch etwas anderes zu schaffen wisse als anmutigsten, wollüstigsten Schlafgesang. E.T.A. Hoffmann, der frappante Entdecker der Pathologie des Alltags und der Unwirklichkeit des Philisters, jenes merkwürdige Universalgenie, das der Geschichte der Tonkunst und der Malerei ebenso angehört wie der Literaturgeschichte, Er war Grafiker, Karikaturist und Dekorationsmaler, Kapellmeister, Musiklehrer und Musikkritiker und komponierte 12 Opern, eine Symphonie und zahlreiche kleinere Stücke. Er erklärte in Übereinstimmung mit fast allen romantischen Musikästhetikern, konkrete Gegebenheiten, ja auch nur bestimmte Empfindungen darzustellen, sei nicht Aufgabe der Musik. Vom romantischen Standpunkt aus war dies theoretisch vollkommen richtig. In der Praxis aber ist man keineswegs so weit gegangen. Einer der bedeutendsten Komponisten des Zeitalters, Louis Spohr, trieb sogar in seinen Symphonien die Programmmusik auf die Spitze. Der größte Musiker nicht nur, sondern auch der größte Maler und Lyriker der deutschen Spätromantik ist Karl Maria von Weber. Längere Zeit verdunkelte ihn der großartige, aber auch großsprecherische Gasparo Spontini, der zuerst der Liebling Napoleons war. Ihm auch in der Tat verwandt durch das enttrainierend rattenfängerische und lateinisch zweckhafte, die Mischung aus Theaterpathos und Realpolitik und später obgleich die Verkörperung der typisch französischen Tradition der heroischen Oper. Als Generalmusikdirektor und Hofkomponist in Berlin eine solche Diktatorstellung einnahm, dass die Zensur verbot, ihn zu tadeln. Weber, der im höchsten Maß war, was Nietzsche einen Tänzer nennt, hinkte. Wie die geflügelte Feuerseele Lord Byron, wie der allgeschmeidige Schnelldenker Talleyrand, wir erinnern uns aus den drei ersten Büchern an zahlreiche ähnliche überkompensatorische Minderwertigkeiten. An den buckligen Lichtenberg, den Linkshänder Leonardo, den Stotterer Demosthenes, den Phthisiker Watteau, man könnte den Freischützer selbst, den Oberon, vielleicht am ehesten als geniale Singspiele bezeichnen. In ihnen beginnen Waldhorn, Harfe, Bratsche, Klarinette, Oboe geheimnisvoll, hinreißend, neu, entscheidend zu klingen. Ihre Ouvertüren, nur scheinbar Potpourris, sind ganze Dramen. Charaktergemälde, die das Kommende in plastischer Zusammenfassung antizipieren. Die Uraufführung des Freischütz vom Jahre 1821 eröffnet einen neuen Abschnitt in der deutschen Musikgeschichte. Staunend vernahmen die Menschen, wie der deutsche Wald in seinem gespenstischen Dunkel und jubelnden Sonnenglanz mit seinen sanften, träumenden Wiesen und bösen, lauernden Schluchten plötzlich anhob zu tönen, zu lachen und zu weinen, sich zu sehnen und zu fürchten und als leibhaftiges Geistwesen zu unsterblichem Leben zu erwachen. Im Freischütz und im Oberon singt die Natur selbst. Der magische Urgrund alles Seins, dem die Menschen nur wie dunkle oder helle Blüten entsteigen. Höhere Mächte gab es auch im klassizistischen Musikdrama, aber dort ist ihr Eingreifen antikisch, personell, mechanisch, körperhaft, hier romantisch, kosmisch, dynamisch, geisterhaft. Weber und Schubert haben dies gemeinsam, dass sie die echtesten Romantiker und die deutschesten Musiker waren, die sich ersinnen lassen. Aber während Weber auch in Not und Obskurität immer der Baron und Kavalier blieb, war Schubert zeitlebens der eichendorffsche Taugenichts, der faule Hans vom Dorf, der seine Freiheit gern mit Armut erkaufte. Und wie der Taugenichts war er eigentlich gar nicht faul, sondern sehr fleißig, freilich ohne dass er es selbst wusste, indem er immerzu sang, ein halbes tausend Lieder. Ein linkischer, bebrillter Dickkopf von Vorstadtlehrer. Seine einzige Freude und Welt war der Heurige. Und seit er in die Menschheit getreten ist, weiß sie erst richtig, was ein Lied ist. Wie von den Brüdern Grimm das deutsche Märchen geschaffen, nämlich nicht erfunden, aber zum Kunstwerk erhoben wurde, so hat Schubert das Volkslied geadelt und ebenbürtig neben die höchsten Tonschöpfungen gestellt. Das Lied wird von ihm zumeist nicht mehr strophisch vertont, sondern durchkomponiert. Die Begleitung löst sich von der Singstimme und wird fast zur Hauptsache. Zwei epochemachende Bereicherungen und Vertiefungen des musikalischen Ausdrucks. Schubert dokumentiert sich unter anderem auch darin als absolutes Genie, dass man bei ihm niemals den Eindruck von etwas Absonderlichem oder Außergewöhnlichem hat. Ein genialer Mensch verhält sich nämlich zu den anderen wie das Normalgebilde zu den Missgeburten. Sie sind die Ausnahmen. Er ist der Kanon. Wenn es in der Welt richtig zuginge, müssten alle Menschen einen ebensolchen Weltblick besitzen wie Bismarck, ein ebensolches Gehirn wie Kant, einen ebensolchen Humor wie Busch, ebenso zu leben verstehen wie Goethe und ebensolche Lieder singen können wie Schubert. An allen diesen Männern ist nichts von Kunst zu spüren. Niemand kann ihnen irgendwelche Handgriffe abmerken, denn sie haben gar keine angewendet. Wie ein Vogel des Feldes, ein seliges Instrument Gottes, ließ Schubert seine Lieder ertönen. Eine unscheinbare graue Ackerlerche, aus der niederen Erdfurche aufsteigend, für einen kurzen Sommer in die Welt gesandt, um zu singen. Biedermeier. Zu der Tischrunde, die sich um Schubert versammelte, gehörte Moritz von Schwind, ihm geistig verwandt durch die Zartheit und Wärme seiner Musikalität. Mit Weber ist ihm gemeinsam, dass auch sein Held der deutsche Wald ist. Er hat mit Stift und Pinsel in immer gleicher Tonart und doch unerschöpflich variiert das ganze deutsche Leben seiner Zeit erzählt. Nicht bloß das Äußere, sondern auch das Innere, wie es sich in den Traum- und Fantasiegestalten des Volksgemüts auswirkt. Dasselbe tat noch schlichter und anspruchsloser Ludwig Richter. Er imitiert nicht mit raffinierter Artistik Kindlichkeit wie die Heidelberger, versucht nicht krampfhaft, sich auf Infantilität zurückzuschrauben wie die Nazarener, sondern ist ein Kind. 80 Jahre lang, selbst wo er leer ist, hat er jene liebliche Leere, die aus einem Kinderauge lächelt. Er will gar nichts, er hat keinen Stil, sondern plaudert von einer problemlosen Welt, die atavistisch und doch ewig ist. Der Bauer mit seiner Familie ist bei ihm nicht sozial gesehen, nicht einmal ethnografisch, sondern kommt direkt aus dem Märchen. Zeitlos, idyllisch, unwirklich und doch ein Gewächs der deutschen Erde. Über seinen Bildchen liegt der Zauber einer dörflichen Jahrmarktschau oder kleinstädtischen Nachmittagsvorstellung. Jener anheimelnde Duft von Kaffeekanne und Tabakspfeife, wachsbetropften Tannenbaum und knisterndem Ofenreisig. Frisch geblätteter Wäsche und frisch gebackenem Kuchen, wie er bei dem Wort Biedermeier aufsteigt. Heinrich Heine charakterisiert diese Kultur mit den Worten: Man übte Entsagung und Bescheidenheit, man beugte sich vor dem Unsichtbaren, haschte nach Schattenküssen und blauen Blumengerüchte, entsagte und flennte. Die Resignation hatte nicht bloß politische, sondern auch wirtschaftliche Gründe. Die überlegene Konkurrenz Englands, wo sich während der Festlandsperre ungeheure Warenmengen angesammelt hatten, drückte die deutsche Industrie zu einer Art ohnmächtiger Heimarbeit herab. Dazu kam, dass die britische Regierung, um die inländische Landwirtschaft zu schützen, einen hohen Zoll gegen fremdes Getreide errichtet hatte und die Überschüsse der nord- und ostdeutschen Agrarproduktion nicht abströmen konnten. Die Folge war, dass die bürgerliche Kultur Deutschlands sich in Lebensführung und Gesichtskreis beträchtlich verengte. Es kam zu einer Rückbildung in die Daseinsformen der vorklassischen Periode. Die Seelenhaltung, verwaschen, wehleidig und affektiert und auf den Kultus von Privatgefühlen konzentriert, erinnert an die Ära der Empfindsamkeit. Das Symbol der Zeit ist der Nachtwächter, die Bildungsquelle der Lesezirkel und das Theater. Die Lieblingslektüre des Mittelstands sind die kindischen Moralitäten Christoph von Schmitz, die rührseligen Lügen Julius Lafontaines, die für damalige Ansprüche pikanten Albernheiten Claurens, die Köchinnenromane Spindlers. Auf der Bühne herrschen Kotzebue und Iffland, bis 1828 die Birchpfeiffer mit der Pfefferrösel ihren ersten Riesenerfolg hat und von nun an mit ihrem verstaubten Trödellager das Publikumsbedürfnis nach billigen Luxusgefühlen befriedigt. Im Kostüm macht sich die notgedrungene Einfachheit durch eine wohltuende Neigung zur Diskretion bemerkbar. Beim Frack werden ruhige Farben bevorzugt, hellgrau, kastanienbraun, dunkelblau, flaschengrün. Der Rock, der im Wesentlichen der heutigen Redingot entspricht, ist auf der Straße und in Gesellschaft noch nicht de rigueur. Das Einzige, worin die Herrenkleidung individuellen Geschmack entwickeln konnte, war die Seidenweste. Das Jabot, weicht langsam der Krawatte, deren elegante Knotung nicht leicht und Gegenstand eigener Lehrkurse war. Die Fußbekleidung bestand in halbhohen Stulpenstiefeln für die Reise und ausgeschnittenen Schuhen, die die hellen Strümpfe sehen ließen, da die engen Trikothosen nur bis zum Knöchel reichten. En escarpin. In Kniehosen, Strümpfen und Schnallenschuhen ging man nur noch, wenn man an Höfen oder in konservativen Gesellschaftskreisen in Gala erschien. Unerlässlich für den Stutzer war die Lorgnette am Seidenband. Der Bart war verpönt, höchstens eine dünne Linie an den Wangen gestattet. Der Arbiter Elegantiarum war George Bryan Brummel, der die umwälzende Theorie aufstellte, dass das Wesen der Eleganz darin bestehe, nicht aufzufallen. Sie äußere sich nur in Schnitt und Sitz. Hierauf aber wendete er die größte Sorgfalt. Er hielt sich 3 Friseure, einen für den Hinterkopf, einen für die Stirnlocken und einen für die Schläfen, und ließ die Daumen und den übrigen Teil seiner Handschuhe von verschiedenen Fabrikanten herstellen. Durch ihn erlangte London die Führung in der Herrenmode, die es bis zum heutigen Tage behalten hat. Bei den Damen setzte sich nach 1815 wieder der Schnürleib durch, und die Taille, die im Empire knapp unterhalb der Brust angesetzt war, rückte wieder an ihre alte, richtige Stelle. Auch die Herren trugen vielfach Korsetts. Bei den preußischen Gardeoffizieren gehörten sie sogar zur tadellosen Adjustierung. Nach 1820 nahmen die Damenärmel ungeheuerliche Formen an. Als Hammelkeulen und Elefanten, die nur mit Hilfe von Fischbeingestellen ihre Fasson zu behalten vermochten. Nur in der Musterung entwickelten die Stoffe zahlreiche Nuancen. Jean-Jean, Moiré, Ambré, damasziert, geblümt, quadrilliert, besonders bei den Bändern, die sich sehr reichlich an Hauben, Hüten, Röcken befanden. Richtige Mäntel waren infolge der Riesenärmel unmöglich. Man trug Spitzenkragen, die sogenannten Bärten, Schals aus allen möglichen Stoffen, am liebsten aus Kaschmir und Crêpe de Chine. Und gegen Ende des Zeitraums kommt die Pelzboa auf. Ebenso abenteuerlich wie die Ärmel waren die Schuten, eine Art Pferdehüte, sehr groß und sehr unpraktisch. Das Gesicht wie Scheuklappen einhüllend, so dass man in ihnen am Hören und Sehen verhindert war. Trotzdem hat sich diese Kopfbedeckung länger gehalten als irgendeine frühere oder spätere. Daneben trug man auch große Hauben und, seit der Orient Mode geworden war, Turbane. Nach der Eroberung Algiers kam von Frankreich aus auch der algerische Burnus in Gunst. Da Ludwig XVIII. Sich gern mit Heinrich IV. Verglich, von dem er behauptete, dass er bei seiner Thronbesteigung eine ähnliche politische Situation vorgefunden habe, trug man in Paris und anderwärts eine Zeit lang Halskrausen und Federntocks à la Henri IV. Eine Reminiszenz aus derselben Zeit war die Ferronnière, ein Edelstein, der durch ein dünnes Goldkettchen in der Mitte der Stirn festgehalten wurde. Auch sonst liebte man auffallende Schmuckstücke, lange Ohrgehänge, große Broschen und Gürtelschnallen, breite Armbänder über den Ärmeln. Der Möbelstil des Biedermeier ist sehr geschmackvoll. Noch einfacher als der Empire-Stil, aber nicht so nüchtern und geschraubt. Er übernahm von ihm die glatten Flächen, geraden Linien und schlichten Motive, vermied aber seinen parvenühaften Materialprunk. Während dieser ein kalt forcierter Opernspartanismus und gequält antikisierender Artefakt ist, entsteht hier ein wirklicher Stil, der der organische und konforme Ausdruck des inneren Lebens, der seelischen Haltung eines ganzen Zeitalters ist. Die Nazarener. In Berlin haben damals 2 Künstler von echt preußischem Wuchs und Geist gewirkt. Schlicht und herb und doch von einer verschleierten Gemütswärme und strengen Anmut. Rauch und Schinkel. Rauch hat dem deutschen Volk das Bild Friedrichs des Großen und der Königin Luise, Yorcks und Scharnhorsts, Blüchers und Gneisenaus für immer eingeprägt. Schinkel war ein Kopf von Michelangelesker Großräumigkeit, in dem der komplette Plan einer ganzen neuen Stadt lebte. Die Enge der Zeit hatte ihn das meiste und Beste nicht ausführen lassen. Das Schauspielhaus in einem reinen, vornehm kargen Stil mit geschmackvollstem Takt für Proportionen erbaut, gibt nur eine bescheidene Teilprobe seines viel machtvolleren Könnens. Die übrigen deutschen Architekten waren mehr vom Schlage Klenzes, des Schöpfers der Regensburger Walhalla, die ein dorischer Tempel ist und zahlreiche anderer Prunkbauten hellenischen Stils, den er für den einzigen wirklichen hielt, die anderen nur für Bauarten. Von Cornelius, den er ebenfalls an seinen Hof gezogen hatte, sagte Ludwig I. von Bayern, er kann nicht malen. Auch Schinelli konnte es nicht und war stolz darauf. Trotzdem steckt in den großzügigen Gedankendichtungen des Ersteren, die so tief sind, dass man dabei einschläft, echte Dramatik. Es ist nur leider eine Buchdramatik. Josef Anton Kochs Naturstudien haben etwas Rührendes, indem sie in ihrer geschachtelten Komposition und sauberen Kleinarbeit ein wenig an die Modellierbogen erinnern, aus denen man reizende Lampenschirme macht. An John Flaxmans trockenen Illustrationen zu Dante und Homer merkt man, dass er ursprünglich Bildhauer war. Ziemlich matt und temperamentlos gerieten auch Prellers Odysseelandschaften und Rottmanns Reminiszenzlandschaften, die ein geschichtlich bedeutsames Lokal, zum Beispiel Marathon, malerisch zu suggerieren suchten, obgleich dies ein rein literarischer Einfall ist. Das Lieblingsgenre war überhaupt die historische oder heroische, das heißt in ein vergangenes und als monumental gedachtes Empfinden zurückstilisierte Landschaft, die nicht einfach Wiedergabe eines Natureindrucks ist, das hätte man als roh und kunstlos verachtet, sondern eine Idee enthält. In Wirklichkeit erschien natürlich nicht ein Gedanke, da ja in der Malerei der Gedanke in nichts anderem bestehen kann als in der Darstellung des Gegenstands, sondern eine Abstraktion. Die Sitte, Rom als die Kapitale der Kunst anzusehen und sich von dort alle Anregungen zu holen, blieb bestehen. Nur spalteten sich die Deutschrömer in zwei Parteien, die nach wie vor antikisch orientierten und die romantischen, die von jenen anfangs spottweise Nazarener genannt wurden. Sie bildeten eine Art Malerorden, indem sie in San Isidoro bei Rom, einem von Napoleon aufgehobenen Kloster, als Lukasbrüderschaft lebten, in Mönchszellen schliefen und gemeinsam im Refektorium malten. Ihr Führer war Friedrich Overbeck. Das Wesen dieser Schule bestand in einer Art freiwilligen Verzicht auf alle Fortschritte, die das Sehen in den letzten drei Jahrhunderten gemacht hatte. Ihr Ideal waren die Primitiven des deutschen Spätmittelalters und der italienischen früheren Renaissance. Perugino, Raphael in seinen Anfängen, Hans Memling, Stefan Lochner. Aber da diese Rückkehr künstlich gemacht und programmatisch gewollt war, fehlte ihr die Überzeugungskraft und der Zauber der Ursprünglichkeit, der jene echten Primitiven ausgezeichnet hatte. Was zwischen diesen und ihnen lag, verachteten sie. Damals ist für das Rokoko die Bezeichnung Zopf aufgekommen und das Wort Barock die Bedeutung des Widersinnigen, Abgeschmackten, Schwülstigen, Überladenen angenommen. Hierin waren sie mit den Klassizisten, die sie im Übrigen erbittert bekämpften, vollkommen einer Meinung. Im Grunde waren aber beide nur feindliche Brüder, einander zum Verwechseln ähnlich in der Temperamentlosigkeit und Blutarmut ihrer blass erdachten und dogmatisch abgeleiteten Kunst. Es ereignete sich in ihnen wieder einmal das typische Schauspiel, dass jede Wiederbelebung eine Abtötung des eigenen Lebens ist. Da man im Mittelalter noch an Gott glaubte, so verlangten die Nazarener vom Künstler Frömmigkeit, worunter sie eine süße, leere Bravheit verstanden. Die breiteste Popularität unter ihnen errang Julius Schnorr von Carolsfeld mit seinen ganz albumhaften Holzschnitten, die in keinem Bürgerhaus fehlten, wie sie denn alle vorwiegend eine Welt in Goldschnitt konzipierten. In der Genremalerei dominierten die Düsseldorfer, die angeblich aus dem Leben schöpften, in Wirklichkeit neben dem Leben hergingen, indem sie philiströse Bilderbogenlügen erfanden und schließlich ihren Schulnamen zum Kunstschimpfwort degradierten, in der Art, wie sich dies in unserer Zeit mit den Meiningern wiederholt hat. Für das allein Vornehme galt jedoch die Historie, die novellistische und womöglich tendenziöse Darstellung irgendeines akkreditierten geschichtlichen Vorgangs. Géricault, Saint-Simon und Stendhal. Indes zeigten sich in Frankreich auch schon die Anfänge einer ganz entgegengesetzten Kunst. 1819 stellte Theodore Géricault sein Floß der Medusa aus. Schiffbrüchige auf dem Ozean, von den Wogen fast verzehrt. Da zeigt sich im letzten Augenblick am fernen Horizont das rettende Segel. Delacroix malte 1822 die Dante-Barke. Dante und Virgil über den Styx setzend. Verdammte klammern sich verzweifelnd an den Kahn und 1824 das Gemetzel auf Chios. Ein Vorgang aus der allerjüngsten Vergangenheit. Auch das Floß behandelte ein wirkliches Geschehnis. 1816 war die Fregatte Medusa an der afrikanischen Küste gescheitert und 12 Tage lang trieben die Überlebenden auf dem Notfloß umher. Das waren also ebenfalls historische Gemälde, aber wesentlich anderer Art. Keine gelehrten oder sentimentalen Reminiszenzen, sondern blutigste Gegenwart, leidenschaftlichste Aktualität, schäumendste, feuerfarbigste Wirklichkeit. Man nannte das Massaker de Chios höhnisch ein Massaker der Kunst. Es war aber noch mehr, ein Massaker des ganzen romantischen Weltbilds. In Géricault und Delacroix kocht bereits die Juli-Revolution. Auf Géricault, der schon 1824 starb, lässt sich das Wort Laozes anwenden. Wenn ein Edler zu seiner Zeit kommt, so steigt er empor. Kommt er aber nicht zu seiner Zeit, so verschwindet er wie eine fortgeschwemmte Pflanze. Und dasselbe gilt von Saint-Simon und Stendhal. Der Graf Claude-Henri de Saint-Simon, Nachkomme Karls des Großen, Enkel des Herzogs von Saint-Simon, der den Hof Ludwigs des 14. in seinen Memoiren unsterblich gemacht hat und Schüler d'Alembert, ist der Erfinder des modernen Sozialismus. Er nimmt seinen Ausgang vom Begriff des Industriellen. Was ist ein Industriell? Ein Mensch, der arbeitet, um Mittel zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse oder Genüsse zu erzeugen oder zugänglich zu machen. Folglich ist jeder Mensch, der arbeitet, ein Industrieller. Welchen Rang aber haben diese Industriellen in der Gesellschaft? Den letzten. Und welchen müssten sie einnehmen? Den ersten. Denn niemand ist so wichtig wie sie. Ihr Gegenspieler sind die Bourgeois, die Besitzer des arbeitslosen Einkommens, der Adel der Gegenwart. Solange diese herrschen, ist die Revolution nicht vollendet, die Freiheit nicht verwirklicht. Dies geschieht erst durch das Regime industriell, die Herrschaft der Arbeit über die Staatsgewalt. Diese Gedanken einer sozialen Physik wurden von Charles Fourier weiter ausgebaut, der selbst von begüterten Bourgeois abstammte. Für alle Entwicklung, für alle Freiheit, sagt Fourier, ist Reichtum die unerlässliche Vorbedingung. Dieser Reichtum ist aber nicht von selbst da, er muss erworben werden, und zwar durch Arbeit. Nimmt man nun an, dass jeder nur so viel zu produzieren vermag, als er selbst braucht, so kann, wenn ein Drittel der Gesellschaft nur konsumiert, ein anderes Drittel seine Bedürfnisse nicht befriedigen. Dies ist der Grundfehler der Zivilisation. Die Freiheit ist unmöglich, solange man der Sklave seines Mangels ist. Daher muss, wer die Freiheit will, für jedermann den Reichtum wollen oder das, was Fourier das Minimum nennt. Jenes Maß an Gütern, das jedem volle materielle Unabhängigkeit zusichert. Dieses Ziel ist nur erreichbar durch Vergesellschaftung der Arbeit und des Besitzes, denn nur hierdurch kann jene hohe Produktivität erlangt werden, die nötig ist, um alle reich zu machen. Im Übrigen lasse man jeden arbeiten, aber jeden, wie er will, denn es ist eine Tatsache, dass jeder Mensch zu irgendeiner Tätigkeit Lust hat. Diese Anschauungen Saint-Simons und Fouriers decken sich mit dem Kommunismus und dem, was man später unter Sozialismus verstand, zwar in der philosophischen Grundlage, weichen aber in wichtigen Punkten von ihnen ab. Denn erstens lassen sie das Privateigentum bestehen, zweitens kennen sie den Begriff des Proletariats nicht, sondern nur den des Arbeiters, der keineswegs ein Manueller zu sein braucht. Und drittens erwarten sie alles vom guten Willen der Regierenden, der Einsicht der Besitzenden, der unvermeidlichen friedlichen Entwicklung. Was Stendhal anlangt, so hat er den Übergangenen, den Lieblingstypus der damaligen Literatur, aufs Vollkommenste im Leben verkörpert. Er prophezeite, ich werde erst gegen 1900 verstanden werden und hat es fast auf den Tag erraten. Man könnte von ihm Ähnliches aussagen wie von Lichtenberg und Goya. Mit jenem ist ihm gemeinsam, dass sein gestaltendes Grundpathos eine Art Zuschauerleidenschaft war. Mit diesem, dass er den ganzen Impressionismus vorweggenommen hat. Mit beiden, dass er von den Zeitgenossen für einen bloßen Karikaturisten und Sonderling gehalten wurde. Er selbst glaubte, dass er mit Pascal die meiste Ähnlichkeit habe. Indes verkörperte er mit seiner staunenswerten psychologischen Witterungsgabe und analytischen Geistesschärfe nur die eine Seelenhälfte Pascals, die der Erde zugekehrte. Stendhal ist einer der feinsten und reifsten Meister der Seelenanatomie, ein genialer Vivisektor auch von der Kälte und Grausamkeit, die dieser Beruf erfordert. Sein einziges Ziel die rohe Wahrheit. La vérité, l'après vérité. Mit seinem französischen Entdecker Taine teilt er die Passion für die Petit Fêtes, für die strenge und reine Deskription und den Glauben ans Milieu die soziologische Betrachtungsart. Mit seinem deutschen Entdecker Nietzsche den rasanten Skeptizismus, den Kulturaristokratismus, die Verherrlichung des Renaissance-Raubmenschen. Lieber Paul, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Als Währinger hat man immer einen Bezug zu Egon Friedell. Eine schöne Antwort. Du spielst auf seinen Wohn- und Sterbeort in der Gänzgasse an, Gänzgasse 7. Und vor allem also diese unglaubliche Kraft, die dieser Mann gehabt hat, selbst in seiner Todesstunde auch noch an die anderen zu denken, weil es ist ja diese Anekdote von ihm bekannt, dass er knapp bevor er gesprungen ist, nach unten gerufen haben soll, gehen Sie bitte zur Seite, dass er niemanden verletzt. Legendäres Zitat wollen wir ihm diesen Abgang zusprechen, auch wenn er alles andere als historisch ich glaub, das passt zu sehen sehr gut. Ist. Ich glaube, das passt sehr gut zu seiner Person und zu seinem Leben auch, dass faktisch die Umsicht und auch das Betroffensein, das persönliche Betroffensein von der Welt und von den anderen und trotzdem diejenigen, die nichts dafür können, zu schonen. Hast du die Kulturgeschichte der Neuzeit gelesen oder war das deine erste Begegnung mit dem Text? Ich oute mich, das ist meine erste Begegnung mit dem Text. Man hat davon natürlich als Akademiker und Studierter irgendwann einmal gehört und wahrscheinlich auch das Buch, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht daran, in der Hand gehabt, aber ich habe es bis dato nicht gelesen. Damit befindest du dich durchaus in guter Gesellschaft, musst aber die Folgefrage gefallen lassen. Hat dir dieser Abschnitt jetzt Lust gemacht, darin weiter zu schmökern? Das ist jetzt natürlich eine interessante Frage. Ich weiß es nicht, weil ich denke, ich würde jetzt da, wo ich bin, gern weiterlesen, weil ich jetzt schon so schön drinnen bin. Ja? Wie weit ich dann noch weiterlese, hängt natürlich mit meiner beschränkten Zeit zusammen und wie es weitergeht. Ne? Also es ist schon spannend, was dann noch alles auftaucht, weil er erinnert mich, obwohl er ja eigentlich gar noch nicht so alt war, wie er das geschrieben hat, er war Ende 40, in Anfang seinen 50ern. Und es ist interessant, er erinnert mich, wenn ich das so lese, an Gespräche mit älteren gelehrten Damen oder Herren, die am Kamin sitzen, mit denen man sich über irgendeine Kleinigkeit unterhält und dann öffnet sich eine Schleuse von unendlichem Wissen, die frei assoziiert eines an das andere reiht. Und dann kommt zum einen das andere und man hat das Gefühl, es ist so ein Schwall, dass die Dinge oft nur angesprochen werden, weil das hinten schon das Nächste wartet, um ans Tageslicht oder ans Ohr zu gelangen, um den Zuhörer zu erfreuen und sich selber auch zu erfreuen an diesem unendlichen Strom an Wissen, der nicht nur nie versiegt, sondern der mit einem Druck von hinten noch mehr nachdrängt, je mehr die einzelnen Assoziationen hier heraussprudeln. Also es gibt ein sehr lebendiges, buntes und plastisches Bild. Ja. Und wenn man das so liest, also was er da alles mit diesen Hüten, da würde ich sofort jetzt weiter assoziieren. Das erinnert mich an diese ganzen Nestor-Stücke, wo alle die Mädchen und Damen, diese Hüte aufhaben und wo man sofort in einem Bild drinnen ist. Also man merkt auch, dass Egon Friedell also ein Theatermann war. Und es erinnert mich auch diese Lektüre an mein Studium der Theaterwissenschaft, das ist jetzt doch schon einige Zeit her, wo man beginnt mit irgendeinem Detail, Königsdrama, Shakespeare, und dann weiß man etwas nicht und dann schaut man nach und dann liest man sich fest in was ganz anderem. Und wenn man das lang genug macht, beginnt man mit einem Königsdrama von Shakespeare und endet am Abend mit der Sozialgeschichte Englands im 16. und 17. Jahrhundert und dann in der Geografie. Und das alles muss man aber bei Friedell nicht nachschlagen, sondern das ist schon serviert und sprudelt nach und nach gleich dazu. Naja, nachschlagen lohnt sich teilweise schon. Ja, aber man muss jetzt nicht nachschlagen, um weiter zu assoziieren. Nachschlagen muss man natürlich, weil man, so gebildet kann man gar nicht sein, hier und da Namen findet, die man eigentlich mal vielleicht gehört hat oder vielleicht noch nie gehört hat. Weil die auch natürlich jetzt, die Namen, die er nennt zum Teil, die, naja, sind jetzt bald 80 Jahre, 70, 80 Jahre später, gar nicht mehr bekannt sind. Also zum Beispiel dieser Clausen, der war mir nicht bekannt. Ich musste ihn nachschauen. Als Doktor der Theaterwissenschaft. Selbst als Doktor der Theaterwissenschaft war mir dieser Dichter nicht mehr bekannt, ist offenbar in den Wogen der Geschichte abgesoffen und nicht mehr herausgekommen. Du hast recht, es sind allerdings nicht nur die Namen, sondern teils auch die Worte, die man nachschlagen muss. Und es kommen sogar Worte vor, die Neologismen sind, ganz klar. Das kann man so bezeichnen. Ja, oder die heute nicht mehr so gebräuchlich sind. Wobei ich da relativ firm bin bei alten Worten, weil ich mit vielen alten Menschen zum Glück zu tun hatte und von denen viel lernen durfte. Und da habe ich auch einen Wortschatz, der eigentlich in die Zeit zurückreicht. Aber man findet immer wieder was Neues. Und das ist das Spannende daran natürlich. Man lernt nie aus. Und wenn man das gelesen hat, müsste man noch 7 solche Bücher lesen, die dann weiterführen zu dem, was Friedell gelesen hat. Und dann sind es nicht mehr 7, sondern dann sind es wahrscheinlich tausende Bücher. Mein Einwurf mit dem Nachschlagen bezog sich auch darauf, man muss natürlich nicht nachschlagen, allerdings muss man ihm dann auch glauben. Er hat ja sehr persönliche Sichtweisen. Du bist jetzt nicht nur studierter Theaterwissenschaftler, sondern hast auch die allgemeine Kompositionskunde erlernt. Wie geht's? Das heißt aber anders, gell? Naja, man kann auch anders dazu sagen. Wie geht's dir damit, also mit der Art, wie er mit deinen frühromantischen Kollegen umspringt? Ich sage, erinnert mich an wunderbare, alte, gebildete Herrschaften, die sind immer subjektiv. Die haben ihre persönlichen Meinungen und die muss man ja nicht annehmen, als wären es das Evangelium, sondern die kann man ja wunderbar jemandem zuordnen. Und manchmal ist es sehr spannend, hier Blickwinkel entdecken zu können, die auch möglich sind. Das heißt ja nicht, dass man sie akzeptieren muss. Also ich habe zum Beispiel von Karl Maria von Weber in meinem Vortrag die Codes der Filmmusik behauptet und ich stehe auch dazu, dass Karl Maria von Weber der erste Filmkomponist war. Blöderweise war damals der Film noch nicht erfunden, aber ist ja egal. Also er ist jemand, der faktisch Bilder mit der Musik erzeugt. Und darauf geht Friedell auch ein. Er streift das ähnlich. Er nennt es halt anders, aber das ist ja legitim, eine Sicht zu haben, die subjektiv ist. Und gerade in der Kunst ist vor allem die Rezipierung und das Gefühl, was es auslegt, immer etwas Subjektives. Also da gibt es nur in den Eckdaten, wann etwas komponiert wurde und welche Form es hat, wirklich in Stein gemeißelte Wahrheiten. Vieles ist, das sieht man auch bei den Interpretationen von Symphonien durch unterschiedliche Dirigenten, ein persönlicher Ansatz und das ist ja gut so. Also bei Karl Maria von Weber würdest du ihm durchaus zustimmen? Grundsätzlich ja, das ist mir nicht fremd, was er da schreibt. Was er über den armen Schubert zu sagen hat, erinnert allerdings ein bisschen an das Bild, das auch in diesem Machwerk das Dreimädelhaus verbreitet wird, nach wie vor, leider. Ja, also das würde ich weniger unterschreiben. Es ist vielleicht auch eine Facette, aber da hat er nur sozusagen den schäbigen Zipfel vom Ärmel des Schubert beschrieben, aber dass da ein Titan drinnen steckt, der nicht nur Lieder gesungen hat, sondern auch unglaublich moderne Symphonien. Das hat er da in seinem Redeschwall und in seiner Assoziation einmal vielleicht vergessen. Vielleicht kommt es ja später, aber das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Es erstaunt eigentlich, dass er auch in den Liedern die Tiefe und die Zerrissenheit und die Getriebenheit, die diesen Schubert ausmachen, nicht gehört und nicht erkannt hat. Da hat man etwas nicht gefühlt, aber das ist halt sein persönlicher Ansatz, weil Schubert ist für mich dann am tragischsten, wenn er in Dur ist. Das heißt, dort, wo er eigentlich im Fröhlichen sein sollte, ist der Schmerz am größten und das macht er auch. Also in der Moll ist es sogar eher erträglich, aber wenn er richtig, der ganz tiefe Schmerz des Wieners mit schlesischen Wurzeln, Schubert, der ist in der Dur und in seinen ganz modernen Harmonien, die er da herausentwickelt, die oft mit entweder im Bass ein Ton sind oder in einer Stimme, in einer Zwischenstimme, aber da ist diese Kraft drinnen, da ist kein Ton zu viel, aber auch keiner zu wenig. Ein Kollege von dir hat mal formuliert, Schubert sei der Meister der enharmonischen Verwechslung. Ja, das ist jetzt akademisch gesagt, ja, das ist auch ein Ansatz, aber das würde jetzt, da würde man in die Harmonielehre kommen, das lassen wir jetzt aus. Schade. Schubert gehört für mich auch zu den Komponisten, von dem ich kein einzig schlechtes Stück kenne. Selbst in den einfachen Dingen und was auch immer, ich kenne kein schlechtes Stück von ihm. Also nichts, wo man das Gefühl hätte, das ist halt nicht so gelungen. Das ist alles, auch diese einfachen Formen haben immer einen unglaublichen Reichtum und sind reduziert und man spürt, da ist dahinter noch viel mehr. Und Beethoven gehört für mich auch zu den Komponisten. Ich kenne kein schlechtes Stück. Es gibt Kollegen von mir, die meinen, ja, da gibt es ein paar so Sachen. Also ich kenne die nicht entweder oder mir fällt das nicht so auf. Also ich empfinde das nicht. Jedenfalls, Beethoven könnte ich eins nennen. Wellingtons Sieg bei Waterloo. Da sind wir wieder bei den Auftragskompositionen. Aber das ist eine andere Sache. Aber es ist effektvoll gemacht. Es ist kein schlechtes Stück. Vor allem in Karajans Aufnahme unter Verwendung von Bundesheerkanonen. Wir haben alle die Aufnahmen aus den 70er Jahren von Karajan gehört. Das ist ein gewisser Ansatz. Sieht man heute historisch, wie das heute so war in den 70er Jahren. Schneller, höher. Besser, ja. So. Ich sehe auch das Volksliedhafte, das er da anspricht, nur sehr bedingt, weil viele Schubert-Lieder vielleicht einfach wirken mögen, aber wenn man versucht, sie zu singen, kommt man drauf, es ist doch recht komplex. Die Wurzel ist sicherlich das Volkslied und es kommt, also auch in der Geschichte hat das schon was Richtiges, Grundsätzliches. Nur Schubert macht daraus ein, wie man so schön sagt, Kunstlied. Und wie du richtig sagst, wenn man dieses so einfach klingende Lied dann versucht nachzusingen, merkt man, wie komplex das ist. Ja? Und vor allem in den Harmonien, was er sich da noch einfallen lässt dazu. Und das ist ja die Kunst, etwas zu machen, das ganz, ganz einfach wirkt. Das ist wie im Zirkus, dass man das Gefühl hat, der schwebt. Ja? Aber es ist wahnsinnig schwierig. Und es ist sehr kunstvoll und es hat alles seinen richtigen Platz und es ist nichts zufällig und es ist nichts Beiläufiges, sondern es ist, und das sagte der Begriff Klassik aus, die Wiener Klassik, es ist alles so, wie es gehört. Da kann man nichts wegnehmen und man kann nichts dazugeben. Wenn man was dazugibt, wird es überladen und wenn man was wegnimmt, fehlt etwas, weil jemand, der was weggenommen hat, nicht verstanden hat, dass er etwas wegnimmt, wo dann vielleicht das Haus einstürzt oder wo faktisch dann die tatsächliche Kraft wegkommt. Schubert hat es optimiert und so ist es richtig, so gehört es. Wenn man was anderes machen, wenn man es bearbeiten will, muss man sich in den Geist sehr demütig einfügen oder man schreibt selber was in der Art. Es ist auch ein sehr romantisierendes Bild von ihm zu glauben, dass ihm einfach so die Einfälle zugeflogen wären und dass er einfach den ganzen Tag halt gesungen hätte und das irgendwann einmal niedergeschrieben hätte. Meines Wissens hat Schubert noch am Totenbett Unterricht in Kontrapunktlehre genommen. Ja, das ist die berühmte Geschichte von Simon Sechter, ja. Wo ihm eingeredet wurde, ich glaube von Salieri, wenn dieses Gerücht richtig ist, dass er, und das nach den Symphonien, ist ja unglaublich, dass er eigentlich in der Harmonielehre nicht viel Ahnung hat, wahrscheinlich hat es der Salieri nicht verstanden, was der Schubert da geschrieben hat, und dass er dann ganz demütig noch einmal begonnen hat, bei Simon Sechter Kompositions- und Tonsatzstudien zu machen. Wobei niemand weiß, ob diese, oder vielleicht kann man es genau nachvollziehen. Tatsache ist, dass die Komposition oder der Tonsatz etwas ist, was man nie auslernen kann. Also das ist etwas, wo ich mich unlängst mit einem Kollegen wieder unterhalten und wir haben beide uns zugegeben, dass wir hier und da in die Schönbergsche Harmonielehre reinschauen, auf langen Bahnfahrten oder sonst irgendwann. Und man findet immer wieder einen Ansatz, wo man sagt, das ist nicht uninteressant. Also man lernt das Geschäft nie aus und so alt kann man gar nicht werden, dass man wirklich es perfekt hat. Das ist, man findet immer wieder eine Facette, wo man was lernen kann. Und das ist das Schöne auch an dem Beruf. Frei nach Einstein bereits das dritte Ding, das möglicherweise unendlich ist. Nach der menschlichen Dummheit und dem Universum, wobei er die Einschränkung gemacht haben soll, dass er sich beim Universum nicht ganz sicher sei. Ja, oder vielleicht wären wir in unserem Lebensalter nicht alt genug, dass wir es wirklich da lernen. Wenn wir ein paar hundert Jahre alt wären, vielleicht kann man das dann doch irgendwann einmal. Oder man macht es wie der Mozart, der die Melodien angeblich im Kopf hatte und sie einfach nur aufschreiben musste. Also das ist dann, das gilt aber dann nicht. Das hat mit Harmonielehre nichts zu tun direkt, aber vielleicht doch, weil er ja als Kind einen der besten Harmonielehrer seiner Zeit hatte, nämlich seinen Vater Leopold. Und auch einen der Bach-Söhne. Ja, das kommt noch dazu, ja. Der Johann Christian, ja. Der sogenannte Londoner Bach. Der erste Popmusiker, so jetzt setze ich mich gleich wieder ins Fetznäpfchen und assoziiere auch frei. Aber der Johann Christian Bach, es gibt ein paar Stücke von ihm, wo er im Cembalo faktisch den Beat drinnen hat. Das ist sehr spannend, weil das Cembalo ist ja das Schlaginstrument der Barockmusik. Es gab ja kein Percussion, also kein Hi-Hat oder irgend sowas, sondern das macht das Cembalo. Und interessanterweise beim Johann Christian Bach findet man, entweder sind das heutige Interpretationen, die das hineinspielen, die das nachempfinden, aber ich denke, das ist in der Musik auch drinnen. Also dieser gerade Takt hat etwas, was eine Vorstufe zum Beat ist. Ja? Im Vierertakt natürlich. Nicht überall, aber es gibt so einzelne Stücke, die da wirklich beatmäßig grooven. Ganz subjektiv natürlich sage ich das jetzt. Das ist jetzt kein musikwissenschaftlicher Diskurs, den ich anfangen möchte und Leserbriefe und Ähnliches dazu beantworte ich nicht. Es ist einfach ein Statement, wo ich etwas jetzt so von mir subjektiv gebe. Also Leserbriefe sind im Radio relativ selten. Hörerinnen-E-Mails gibt es hin und wieder. Okay. Ich werde mir erlauben, sie entweder für dich zu beantworten oder auch an dich weiterzuleiten. Als Gast einer Friedell-Sendereihe bist du zu subjektiven Äußerungen durchaus herzlich eingeladen und aufgefordert. Ja, das lädt dazu ein, das ist ja das. Kaum lässt man sich auf sowas ein, beginnt man selber schon damit. Ja. Das ist ja das Schöne daran. Grundsätzlich scheint Friedell die deutsche Frühromantik eigentlich als eine recht nette, aber harmlose Bewegung großteils gesehen zu haben, mit einigen Ausnahmen. Die französische Romantik sieht er da inhaltlich wesentlich profunder und auch radikaler. Würdest du dem zustimmen? Sagen wir mal so, das ist jetzt nicht mein wissenschaftliches Fachgebiet, das kann ich jetzt wirklich nur subjektiv beantworten, aber ich denke, die deutsche Romantik ist eine deutsche Sache. Also wenn man das nicht mag, ja, was ja absolut legitim ist, die Franzosen haben ja auch Probleme gehabt mit dem Freischütz, also den zu rezipieren, weil da ein anderer Zugang auch war in der Zeit. Also die hatten die französische Revolution erst ein paar Jahre hinter sich und es war ein großer Umbruch auch in der Geisteswelt. Also ein Voltaire wird mit der Romantik eines Hauff oder der Grimms Brüder wenig anfangen können, ne? Von seinem Mind her und von seiner Einstellung. Wenn Friedel das ähnlich sieht und daher sozusagen die etwas konkretere Kunst der Zeit, wie sie sich in Frankreich gestaltet hat, bevorzugt, dann ist das ja sein subjektiver Ansatz. Ich kann das nur so sehen, weil das ist ja so wie die Renaissance. Die Renaissance war in unterschiedlichen Ländern, früher oder später. Und manche hatten faktisch kaum Renaissance-Gebäude und manche sehr viel. Und auch philosophisch hat sich die Renaissance unterschiedlich je nach Ländern oder Regionen entwickelt. Und man sagt ja auch, die deutsche Romantik, die französische Romantik ist natürlich französischer. Man kann das auch nicht werten, ne? Und ich denke, gerade eben nach der Französischen Revolution war man in Frankreich in einem ganz anderen Bewusstseinszustand als in dem kleinteiligen, Duodezfürsten zerteilten Deutschland. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Paul Hertel. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 8. März 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.